Vous êtes bienvenue au nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Our message is still faith. Unsere Botschaft ist immer noch der Glaube. On continue avec le message sur la foi. But before we continue, your father knows you more than I even know you. Entschuldigung, nochmal. Your father knows you more than I know you. Dein Vater kennt dich besser als ich dich kenne. Ton père te connaît plus que moi je te connais. Amen. Amen. It's like Jesus said to Peter. So wie Jesus zu Petrus gesagt hat. Comme Jésus a dit à Pierre. Let me see if I can get it. Luke 22. Luc 22. Praise the Lord. Luke 32, verse 31 and 32. Lukas 32. Luke 32. Luke 22, verse 31 and 32. Lukas 22, 31 und 32. Plutôt, c'est Luke 22, verset 31 et 32. Are we there, please? Amen. Amen. And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan has desired to have you. Are you getting it? Satan has his own desire. Der Satan hat seine eigenen Wünsche. Le diable a ses propres désirs. It's always to have God's children. Es ist immer Kinder Gottes zu haben. Et c'est toujours pour voler les enfants de Dieu. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. And the Lord knows that. Und der Herr weiß das. Et le Seigneur le sait. Are you getting it? Amen. Amen. It's not only Peter here, but also you and me. Und es geht nicht nur für Petrus, sondern auch für dich und mich. Il s'agit pas seulement de Simon ici, mais aussi de toi et moi. Amen. The Lord knows the plan of Satan. Der Herr kennt die Pläne des Satans. Et Dieu connaît le plan du diable. You know, even Simon here, Peter did not even know what was happening. Petrus wusste gar nicht, was hier passiert. Et même Pierre, il ne savait pas ce qui se passe. And the Lord says, Simon, Simon, behold, Satan had the desire to have you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for thee, that your faith fail not. And when thou art converted, strengthen your brethren. Praise the Lord. Hallelujah. Stärke deine Brüder. Affermis tes frères. Amen. The Lord is after us. Der Herr ist hinter uns her. Dieu est derrière nous. Amen. Amen. He said, strengthen your brethren. We will come here later again. Amen. Verset 32 nous dit. You can see that the Lord knows what is happening in your life. Der Herr weiß, was in deinem Leben passiert. Dieu, il sait ce qui se passe dans ta vie. And until he reveals it to me, I don't even know. Und erst wenn er mir das offenbart, dann weiß ich das auch. Jusqu'à ce que Dieu me révèle ça, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Amen. Amen. You know, until some of you come to me and let me know what is happening. Amen. Oder einige von euch auf mich zukommen und mich dann darauf darüber informieren, was bei euch gerade vorgeht. Ou bien si quelqu'un vient vers moi pour me dire ce qui se passe, c'est là où je sais ce qui se passe dans ta vie. You know, you can see that here, Jesus. He knows Peter more than even Peter even know himself. Jesus kennt Petrus besser als Petrus sich selbst kennt. Are you getting it? Verset 31 nous montre que Jésus-Christ il connaît Pierre plus que Pierre se connaît lui-même. He knows us more than we know ourselves. Er kennt uns besser als wir uns kennen. Et lui il nous connaît plus que nous on se connaît nous-mêmes. And so many times we always think we just know ourselves. You don't even know you. Aber oft denken wir, dass wir uns kennen, aber wir kennen uns nicht. Et très souvent on pense qu'on sait qui nous sommes, mais très souvent on ne sont pas vraiment conscients de nous. If you see what happened to Peter here, you know that Peter did not know who he was. Und wenn wir uns anschauen, was Petrus, dann passiert and es. You know, before then, if you tell Peter, you are going to deny Jesus like three times, you say never. Und wir sehen hier, dass nachdem was passiert ist, dass er Jesus dann dreimal verleugnet hat, zeigt, dass er eben nicht wusste, was wer er ist, weil hätte man ihn vorher damit konfrontiert, hätte er direkt das verweigert und gesagt, das werde ich niemals tun. Et on peut voir aussi que Pierre, il ne savait pas qui il était parce qu'il était même capable à abandonner et rejeter Jésus-Christ devant les gens. Donc ça montrait qu'il n'était pas sûr de lui-même. Amen. Your father knows you more than I know you. Dein Vater kennt dich besser als du dich kennst, als ich dich kenne. Ton père te connaît plus que moi je te connais. Because you know sometimes he brings things that I say, it's not part of this message. Why should I say? He will keep on repeating it until I write it down. Weil manchmal bringt er Dinge in die Botschaft ein, die ich euch sagen soll, obwohl sie eigentlich gar nicht von Teil sind. Aber dennoch sagt er es und wiederholt es, weil er uns besser kennt als wir uns kennen. Et il arrive que parfois il me donne le message et je ne suis pas sûre où ça vient parce que je ne suis pas consciente de la situation qui se passe dans votre vie. Mais quand il me donne ce message, je comprends qu'il y a quelque chose dans votre vie, dans vos vies. Amen. You can see whatever you are going through or whatever you are going to go through. Or whatever is on the way coming, was he knows that. Und was du durchmachen wirst. Il sait, et puis il est très souvent, il sait aussi ce qui se passe à l'avenir ou bien ce que tu vois maintenant dans ta situation. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. And that's why sometimes, in between, something is always coming. Und deswegen kommt zwischen euch etwas, eine Botschaft. That I say, but this is... But once I reject it, it's coming back. Once I reject it, it's coming back. Then I know that it really means it, that something is happening or going to happen. Während ich dann halt die Botschaft vorbereite und dieses eine Thema immer wieder reinkommt, während ich es vorbereite und ich das sogar verweigere, weil ich mir denke, das hat aber jetzt hier in dieser Predigt, die ich jetzt euch geben will, eigentlich nichts zu tun, kommt es immer wieder und wieder und es kommt, weil der Herr euch halt besser kennt, als ich euch kenne. Et quand nous avons un message ici, à l'église, très souvent Dieu me donne encore un autre message et puis je suis en train de les rejeter parce que je dis que bon, nous avons notre sujet à parler, mais quand ça se répète et puis le message se répète toujours, là je comprends que c'est très important à les prêcher. You know, he said it is time we turn on the light. Es ist eine Zeit, das Licht anzumachen. Il a dit qu'il est temps d'allumer la lumière. It is time we turn on the truth. Es ist Zeit, die Wahrheit anzumachen. Il est temps d'allumer la vérité. He said we have been living in darkness for so long. Wir haben lange in der Dunkelheit gelebt. Nous avons vécu dans au ténèbres pour longtemps. And the light is there and no one to own it. Und das Licht ist da und niemand macht es an. Il y a la lumière, mais personne n'est là pour l'allumer. That his children walk in darkness. Aber seine Kinder wandeln in Dunkelheit. Mais ses enfants vivent ou bien marchent au ténèbres. He now said it is time. Und er sagt, jetzt ist Zeit. Il a dit qu'il est temps. We thank Christ Jesus for what he called the truth. Wir danken Jesus für das, was er die Wahrheit nennt. Et on remercie Jésus-Christ pour ce que lui l'appelle la vérité. Amen. We have been living in lies for too long. Wir haben zu lange in der Lüge gelebt. Nous avons vécu au mensonge pour trop longtemps. It is time to turn on the truth. Es ist an der Zeit, die Wahrheit anzumachen. Il est temps d'allumer la vérité. He said we should stop speaking dead. Wir sollen aufhören, tot zu sprechen. On doit arrêter de parler, de prononcer la mort. Speak the Christ in you. Wir sollen Christus, der in uns ist, sprechen. Tu dois prononcer, parler, dire le Christ en toi. Amen. He said, no matter how small it is, that truth. Egal wie klein diese Wahrheit ist. Même si cette vérité est petite. Amen. What Christ called the truth. Das, was Christus Wahrheit nennt. C'est que le Christ appelle la vérité. He says, his truth is his truth. Seine Wahrheit ist Wahrheit. Il a dit sa vérité est la vérité. No matter how small it is. Egal wie klein sie ist. N'importe comment c'est petit. Amen. Amen. No matter how small it is. Egal go to Matthew 13. Matthäus 13. N'importe comment c'est petit. On va lire maintenant Matthieu 13. Praise the Lord. Hallelujah. Matthieu 13. Matthäus 13. Matthieu 13. From 31 to 33. Von 31 bis 33. Verset 31 à 33. Praise the Lord. Hallelujah. Another parable put he forth unto them, saying, the kingdom of heaven is like unto a grain of, like to a grain of mustard seed, which a man took and sowed in his field, very little seed. Amen. The truth is, you know, sometimes so small. So little is ever underrated. Manchmal ist diese Wahrheit so klein, aber man soll sie nicht unterschätzen. La Bible compare la vérité avec un grand, un petit grain. Parfois c'est trop petit, mais on ne doit pas le sous-estimer. You don't know the power of your confession. Confessing Christ. You don't know the power. Deiner Bezeugung nicht. Tu ne connais pas la puissance de ta confession. Confession Christ. Confessing Christ is giving birth. Christus zu bezeugen bedeutet zu gebären. Confesser le Christ, c'est mettre, c'est comme si tu mets quelque chose au monde. Believing him in your heart is how you get pregnant. In deinem Herzen zu glauben, so bist du schwanger. Que tu crois dans ton cœur, c'est comme ça que tu deviens enceinte. With your heart, my believe. With the heart, my believe it. That is pregnancy. With your mouth, confession is made. That is giving birth. In deinem Herzen zu glauben, ist schwanger zu sein und mit deinem Wort aus, mit deinem Mund auszusprechen, bedeutet zu gebären. Que tu crois avec ton cœur, c'est là où tu es enceinte. Mais quand maintenant tu le prononces, tu le confesses avec ta bouche, c'est là où tu mets au monde. Praise the Lord. Hallelujah. He said, another parable put he forth unto them, saying, the kingdom of heaven is like, you know, the kingdom of heaven, the truth is the kingdom of heaven. Die Wahrheit ist das Königreich des Himmels. Verset 31, la vérité est le royaume des cieux. What Christ called the truth is the kingdom of heaven. Was Christus die Wahrheit nennt, ist das Königreich des Himmels. C'est que le Christ appelle la vérité, c'est ça le roi, c'est ça la vérité. Once you are believing it, you are living it, you are living in the kingdom of heaven. Sobald du das glaubst und daran und das lebst, lebst du im Königreich des Himmels. Quand tu crois la vérité, c'est là où tu vis au royaume des cieux. How to live in the kingdom of heaven? Wie wir im Königreich des Himmels leben. Comment vivre au royaume des cieux? You know what Christ, you have to know what Christ called the truth. Du musst wissen, was Christus die Wahrheit nennt. Tu dois savoir ce que le Christ appelle la vérité. You believe it and you keep on living it. Du glaubst es und lebst es weiterhin aus. Tu le crois et tu continues à le vivre. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. The kingdom of heaven is like unto a grain of mustard seed. Merci 31. The truth is like a grain of mustard seed. Die Wahrheit ist wie ein Senfsamen. But very powerful. Sehr klein, aber sehr kraftvoll. La vérité est comme un grain de sénévé. C'est petit, mais c'est vraiment puissant. Which a man took and sowed in his field. Praise the Lord. Hallelujah. Which a man took and sowed in his field. You meditate in the truth. You allow the truth to be your meditation. Lass zu, dass die Wahrheit dein Nachsinn ist. Tu dois laisser que tu te concentres à la vérité. C'est ça ce que doit être dans tes pensées. Amen. Amen. You know, let me just give you just one example. I don't want to sin. I don't want to sin. That is you are meditating on the word. Thank you for the payment. You meditate on the payment. You can see the truth is the payment. He paid for it. Are you getting it? The word is don't sin. And for you, a lot, you know, the so-called God children, God's family, God's people is I don't want to sin. Are you getting it? It should be thank you for the payment. And that is the truth you meditate on. And not I don't want to sin. I don't want to sin, you will sin. I don't want to lie, you are going to lie. Because you are under law. It is the fear of sin, it is the fear of law. The fear of sin cannot free you from sin. Is somebody getting something here? How to get rid of those things? How to get rid of darkness, you want the light. Amen. I'm not concentrating on the light, on the darkness. Once your focus is on darkness, you are going to that darkness remains. Auf das Wort zu meditieren bedeutet beispielsweise darüber nachzusinnen, dass man nicht sündigen will. war auf die Wahrheit zu meditieren, über die Wahrheit nachzusinnen, bedeutet, dass man dem Herrn dankt dafür, dass seine Sünden bezahlt worden sind. Weil die Furcht vor der Sünde kann dich nicht von der Sünde befreien. Dich auf die Sünde zu konzentrieren, wird die Sünde nur noch vergrößern und du wirst erst recht sündigen. Genauso wie du halt die Dunkelheit nicht vertreiben kannst, indem du dich auf die Dunkelheit konzentrierst, sondern du musst das Licht anmachen. Il y a la différence entre la parole de Dieu et la vérité de Dieu. Nous, étant les enfants de Dieu, on doit se concentrer à la vérité de Dieu, on doit méditer sur la vérité de Dieu. Par exemple, si tu dis que l'exemple de la parole de Dieu est « tu ne dois pas pécher ». Mais nous, on doit se concentrer maintenant à la vérité. La vérité, c'est que Jésus-Christ a tout accompli pour nous. C'est ça pourquoi, au lieu de maintenant se concentrer à « je ne veux pas pécher » ou bien « je ne veux pas pécher », tu dois maintenant voir l'accomplissement de Jésus-Christ. Parce que quand tu commences à voir la parole de Dieu, donc le péché, le ténèbre, c'est là où tu vas même commettre le péché. Mais si tu veux sortir de ténèbres, tu dois seulement allumer la lumière quand maintenant tu vois l'accomplissement de Jésus-Christ et pas tes propres œuvres ou bien tes propres péchés. Parce que c'est comme ça que tu ne peux pas sortir du péché. Amen. Amen. Under law you fight to get out of sin. Im Gesetz kämpfst du darum, aus der Sünde rauszukommen. Si tu es sous la loi, tu combats à sortir du péché. Under grace you fight to believe that Jesus paid for the sin. Aber in der Gnade kämpfst du darum zu glauben, dass Christus für die Sünde schon bezahlt hat. Mais sous la grâce, tu combats à croire que Jésus-Christ a tout accompli pour toi, qu'il a tout payé. Are you getting it? The good fight of faith. Der gute Kampf is des Glaubens. To believe is believing that he finished everything. Ist zu glauben, dass er alles vollbracht hat. Le bon combat de la foi est de croire qu'il a déjà tout accompli. The good fight of faith is not I don't want to sin, I don't want to lie, I don't want to steal. That is not the good fight of faith. You will do that. Because the Holy Ghost is not involved. The Holy Ghost is for Christ's sake. When you are meditating on the finished work, the grace. That's where the Holy Spirit is. Der gute Kampf des Glaubens ist nicht die ganze Zeit darauf zu meditieren, dass man eben nicht sündigen will, weil da ist der Heilige Geist nicht tätig, da kann er nicht wirken, weil das nicht sein, weil es nicht Gnade ist. Et le bon combat de la foi, ce n'est pas de dire que je ne veux pas pécher, parce que si tu dis que tu ne veux pas pécher, que tu veux faire tes propres œuvres, le Saint-Esprit n'est pas présent, et ça veut dire que tu vas même commettre tous les péchés. Mais quand tu vois l'accomplissement de Jésus-Christ, c'est ça le bon combat de la foi. Amen. There's nothing like a little truth. Es gibt nichts wie eine kleine Wahrheit. Il n'y a pas quelque chose comme une petite vérité. It's either truth or lie. Entweder Wahrheit oder Lüge. Soit c'est la vérité ou c'est le mensonge. There's nothing like a little lie. Es gibt keine kleine Lüge. Il n'y a pas quelque chose comme un petit mensonge. Lie is lie. Lüge ist Lüge. Mensonge et mensonge. So also there's nothing like a little shit. Genauso wie es auch keinen kleinen Mist gibt. Comme s'il n'y a pas aussi quelque chose comme une petite poubelle. If you use it to cook your pepper soup, you can never eat it. No matter how small it is. Benutzt zu kochen, wirst du das niemals essen, egal wie klein das ist. Si tu utilises par exemple la poubelle pour préparer une soupe, tu ne peux pas le faire parce que tu sais que c'est sale. No matter how little it is, it pollutes everything. Egal wie klein es ist, es verunreinigt alles. Même si c'est petit, c'est seulement une petite poubelle, là, ça va tout polluer. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 32. It says, which indeed is the least of all seeds. But when it is sown, it is the greatest among herbs, and becometh a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof. Praise the Lord. Hallelujah. It's talking about the truth. Es geht um die Wahrheit. Verset 32 parle de la vérité. So small. So klein. C'est vraiment petit. Because why is it so small? Because nobody knows it. Wieso ist sie so klein, weil niemand sie kennt? Pourquoi c'est petit? Parce que personne le connaît. Amen. Nobody even notice it. Niemand hat sie auf dem Schirm. Personne est conscient de la vérité. Amen. It's like Jesus time when he came. He was not known. Genauso wie Jesus, als er gekommen ist, er war unbekannt. Même quand Jésus-Christ il est venu, personne ne le connaissait. Even the family. Amen. When he said, you will eat my flesh and drink my blood, the family said, who are you? We know you. The people around him, amen. We know this man is Joseph's son, Mary the mother. They did not know him. Are you getting something here? Und genauso wie Jesus, wie er unterschätzt worden ist so und halt Leute gesagt haben, den kenne ich doch, der ist doch der Sohn von dem und der Tochter, der Sohn von dem und den und das ist doch der Bruder von dem und den und was soll der denn Großartiges reißen? Der ist doch einfach ein kleiner Nachbarsjunge, der jetzt erwachsen geworden ist und mehr kann der doch nicht. Et comme le grand du royaume de Dieu est sous-estimé, c'est comme ça aussi Jésus-Christ a été sous-estimé parce que quand il a dit vous devez manger ma chair puis boire mon sang, les gens ont dit qui es-tu, on te connaît que tu es rien, que tu es personne, on connaît même ta mère et ton père, et ça montre aussi que les gens sous-estiment toujours les grandes choses. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And in verse 33, verset 33 maintenant. Another parable speak he unto them. The kingdom of heaven is like unto living, which a woman took and hid in three measures of meal, till the whole was leaven. So little, but you overpower everything. So klein, aber in der Lage, alles zu überschatten. Verset 33, c'est vraiment petit, mais c'est très, très puissant. Again, please. There is nothing like a small truth. Es gibt nichts wie eine kleine Wahrheit. Wahrheit ist Wahrheit. Il n'y a pas quelque chose comme une petite vérité. Vérité est vérité. So also, there is nothing like a small lie. Genauso gibt es auch keine kleine Lüge. Il n'y a pas quelque chose comme une petite mensonge. Oder eine kleine Lüge. Amen. Or a big lie. Oder eine große Lüge. Wie ein grand mensonge. And another, a little shit or big shit. Oder a kleiner Mist oder großer Mist, das ist alles gleich. Ou bien il n'y a pas quelque chose comme une grande poubelle ou bien une petite poubelle. Tout ça c'est poubelle. Praise the Lord. Hallelujah. Then he now said, you have been delivered. Und sagte, wir sind erlöst worden. Et Jésus-Christ nous dit que nous sommes délivrés. Before any problem comes to you, you have been delivered. Bevor ein Problem auf uns zukommt, sind wir erlöst. Amen. Avant qu'un problème t'arrive, tu as déjà été délivré. And it is past tense and not future tense. Und es ist gegenwärtig und nicht in der Vergangenheit. Et c'est maintenant au passé et pas à l'avenir. Are you getting it? It is past tense. You have been delivered. Wir sind schon erlöst worden. And not you are going to be delivered. Nicht wir werden erlöst werden. Et puis il nous dit que c'est au passé, donc ça veut dire que nous avons déjà été délivrés et pas on sera délivrés. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if you believe you are going to have it, you will never have it. Because Satan will make sure you never have it. Wenn du glaubst, dass du es irgendwann haben wirst, dann wirst du es niemals haben, weil der Satan sicherstellen wird, dass du es niemals haben wirst. Et si tu crois toujours que tu auras quelque chose, le diable va faire tout pour que tu n'aies pas ces choses parce qu'il sait que tu vas même abandonner ta foi. I am healed. It is a present tense, not future tense. Ich bin geheilt, das ist gegenwärtig und nicht zukünftig. Je suis guéri, c'est au présent et pas à l'avenir. So also is freedom. I am free. Wie Freiheit, ich bin frei. Comme aussi avec la liberté, je suis libre. Amen. Amen. Christ is my freedom. Christ ist meine Freiheit. Jésus-Christ est ma liberté. Praise the Lord. Amen. And also he said, we don't see what we want to see. We see what the Holy Spirit wants us to see. Wir sehen auch nicht das, was wir sehen wollen, sondern wir sehen das, was der Heilige Geist möchte, dass wir sehen. Et Dieu nous dit qu'on doit apprendre à voir ce que lui il veut qu'on voit et pas ce que nous on veut voir. So also to have things. Und genauso to get things. Things zu haben und zu bekommen. Et même avoir les choses. Amen. And to love, it is no longer what we love or what we desire, what we hate, but what he love. Are you getting it? What he desire for you. Amen. What he want for you. It is unlike the weak doctors or doctors. You know, if you go to the doctor and he asks you, what are you looking for? What do you want? Wenn du, es geht nicht mehr um das, was du willst, sondern das, was der Herr für dich möchte. Beispielsweise, wenn du zu einem Satanisten gehst, dann geht es immer um deine Wünsche und deine Begierden, was du willst. Er wird dich fragen, was möchtest du? Was kann ich für dich tun? Au royaume des cieux, quand tu viens vers Jésus-Christ, il s'agit de sa propre volonté, il s'agit plus de tes propres désirs, mais de la volonté de Dieu. Mais au contraire, chez les marabouts, par exemple, eux vont te demander qu'est-ce que tu veux avoir. Mais chez Jésus-Christ, ce n'est pas comme ça. Praise the Lord. Amen. You know, the witch doctor, when I was years ago, when I was some believer, amen, where I was, you know, I joined people to go to them. I know how they operate, amen. They will ask you, what do you desire? They ask you your desire. Because it's your desire they will want to fulfill. Mm-hmm. But once you come to Christ, you ask the Lord for what he desires for you. Mm-hmm. Und damals war ich auch mal mit meinen Freunden oft dabei, als sie zu Satanisten gegangen sind oder als ich auch selber dorthin gegangen bin. Und ich weiß, wie diese Leute vorgehen, was ihre Prinzipien sind. Und das ist halt immer einfach so, dass man da hingeht und dann halt gefragt wird, was möchtest du, was kann man für dich tun? Und dann sagst du, was du möchtest, was du dir wünschst. Und dann wird danach gearbeitet. Et moi aussi, par exemple, quand je n'étais pas encore un enfant de Dieu, je suis partie au marabout. Et pour eux, ils m'ont demandé, ou bien cette personne m'a demandé, qu'est-ce que tu veux avoir? Donc, il m'a demandé mon propre désir pour qu'il soit capable à l'accomplir. Mais chez Jésus-Christ, ce n'est pas comme ça. Amen. Mm-hmm. Until you have a problem, you never go to them. Erst wenn du ein Problem hast, dann gehst du zu ihnen. Amen. Erst wenn du ein Problem hast, dann gehst du zu ihnen, damit sie es lösen. Donc, si tu as un problème, tu pars vers eux. Elle parlait de ses amis, pas de son propre expérience. So also is Christian world today. Genau, Christianity. In dem Christentum. World. Amen. What they call Christendom. In dem Christentum. Amen. Et c'est comme ça aussi au christianisme. Dans la religion, on va toujours te demander tes propres désirs. Amen. You know, they love that music. Christendom. Christendom. Christendom. Praise the Lord. Amen. Amen. You know, if you see their world today, it's like that of witches and that of what do you call witch doctors. Amen. Pastors, prophets, they are there to solve people's problem. They're always there, you know. The people come to them with their problem and they solve it. Mm-hmm. And they go, they wait until they have problem, then they come. Mm-hmm. That's not a relationship. Mm-hmm. Once it comes to Christ's world, it's a relationship. Amen. Im Christentum suchen die Menschen nach Pastoren und Propheten, die deren Gebete Gott näher bringen oder für sie beten, damit ihre Wünsche, damit ihr Leben, das Leben, was sie sich vorstellen, zustande kommt. Ne? Und es geht nicht um das, was der Herr für sie möchte. Und das ist nicht das Königreich Gottes. In der Religion ist das so, dass du genauso wie beim Satanismus nach deinen Wünschen strebst und hoffst, dass du sie bekommst. Aber im Königreich von Christus geht es um seinen Willen. Le christianisme est aussi comparable avec le monde satanique parce que là-bas, si tu viens vers le pasteur ou bien si tu cherches Jésus-Christ, ce n'est pas parce que tu veux avoir une relation avec Jésus, mais parce que tu veux que Jésus-Christ résoudre tous tes problèmes. Donc, tu cherches Jésus dans la religion pour qu'il te donne tes désirs, pour qu'il puisse aussi résoudre tous tes problèmes. Mais ça, ce n'est pas une relation. Praise the Lord. Alléluia. You know, in their Christendom, you know, I hate that word. Amen. They always see what they want to see. Im Christentum sehen sie das, was sie sehen wollen. Au christianisme, les gens voient ce qu'ils veulent voir. In the kingdom of heaven, we see what the Holy Ghost wants us to see. Im Königreich des Himmels sehen wir das, was Christus möchte, dass wir sehen. Amen. Au royaume des cieux, on voit ce que le Saint-Esprit veut qu'on voit. Amen. Amen. Well, you know, we don't come to Christ and tell him what we want. Wir kommen nicht zu Christus und sagen ihm, was wir wollen. On ne vient pas vers Jésus-Christ pour lui dire ce que nous on veut. You come to him and ask him what he has for you. Du kommst zu ihm und fragst ihn, was möchtest du für mich? Mais plutôt, on vient vers Jésus-Christ pour lui demander ce qui est sa volonté pour nous. You come to him, you know, if you are even going to ask him what he has for you, or what he wants you to have. That's what you are ready to have. Und das, was er möchte für dich, das bist du auch bereit zu akzeptieren. Donc tu demandes maintenant Jésus Christ, qu'est-ce qui est la volonté pour ta vie? Tu vas même et puis il t'aide aussi à l'aimer. It means everything is completely He. Das heißt, alles ist vollkommen er. Donc tout est toujours concentré vers Jésus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. And He now said, the Lord, He Himself is after you. More than those you preach to. Und er hat auch gesagt, der Herr ist hinter uns mehr Herr als die Leute, zu denen wir predigen. Et le Seigneur a dit qu'il est derrière nous plus que nous, quand nous on cherche toujours à prêcher aux gens. Mais et lui, il préfère que nous on soit sauvés, que on soit occupé avec avec la prédiction aux gens. He said he is after you more than those you preach to that are not even angry of him. Er ist mehr hinter dir her als hinter den Leuten, zu denen du predigst und die gar nicht, hungrig sind nach ihm, nicht hinter ihm her sind. Il est donc Jésus Christ est derrière toi plus que les gens à qui tu es en train de prêcher, parce que les gens à ceux que tu prêches, ils n'ont même pas faim de Jésus Christ. You know, in Romans 8:1, he said you are already after him, and he values so much. Let's go to Romans 8. In Römer 8 sagt er, dass wir sind hinter ihm her und er schätzt das. Et Romains 8 nous dit que le fait que nous sommes derrière Jésus-Christ, il l'apprécie vraiment. Praise the Lord. Amen. Romans 8:1. Römer 8, Vers 1. Verset 1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. You walk after the Spirit. Du wandelst nach dem Geist. Toi, tu marches selon l'Esprit. You are already walking after Christ. Wir wandeln schon, wir sind schon hinter Christus her. Nous sommes déjà en train de chercher Jésus-Christ. Amen. Amen. And Christ is after you. Und Christus ist hinter uns her. Et maintenant, Jésus-Christ est derrière toi. More than he is after them. Mehr als, als er hinter ihnen her ist. Jésus-Christ est derrière toi plus qu'il est derrière les autres. Amen. He knows that Satan is after your salvation. Weil er weiß, dass der Satan hinter unserer Rettung ist. Et il sait que le diable est derrière notre salut. You know, if you look at Paul, Paul was always afraid. Wenn wir uns Paulus anschauen, of those that are that we have saved them. Amen. Der Paulus, er hatte immer wieder Furcht. He was always afraid. He was always fear. Er hatte immer Angst vor. That he will say, I hope Satan have not deceived you. Davor, dass die you Leute, can check it in your Bible, is there? Zu denen er can somebody help us gepredigt hat, dass diese Leute wieder zurück in die Welt gehen, dass der Satan sie wieder packt. Er hatte immer wieder diese Sorge darum, dass diese Leute nicht wieder verloren gehen, die er einst für das Königreich gewonnen hat. Jesus oder Petrus? Petrus. Kannst du noch Paulus? Paulus. Nee, Paulus. Also Paulus hatte immer Sorge oder Angst um die Leute, zu denen er geprägt hat, die wiedergeboren worden sind, dass diese Leute wieder umkehren und zurück in die Welt gehen, weil sie vom Satan wieder gepackt werden. Mm. Donc, Paul, il avait toujours la crainte que les gens à qui il a prêché qu'ils rentrent maintenant au monde, parce qu'il avait peur que le diable a déjà travaillé trop fort, très fort, que les gens rentrent maintenant au monde. Amen. Amen. Because that you are saved today, it's not guaranteed for tomorrow. Denn dass du heute errettet bist, ist it's keine daily. Garantie für Salvation morgen. Salvation is daily. Errettung ist täglich, eine tägliche Entscheidung. Amen. Donc que tu es sauvé aujourd'hui, c'est pas une garantie. Donc ça montre que le salut est tous les jours. Amen. Amen. Lucifer was once in heaven, but today is no longer there. Lucifer war einst im Himmel, aber heute ist er nicht mehr da. Par exemple, Lucifer, il a été aux cieux, mais aujourd'hui il n'est plus là-bas. If you really understand the position this man was having, was you know the post, he was so close to God, but upon all. Wenn wir uns Lucifer anschauen und uns wirklich mal klar machen, was er für eine Position hatte, wie nahe er Gott stand und heute. Wo er jetzt ist, wo er jetzt gelandet ist, zeigt uns einfach, wie schnell das gehen kann, wie das einfach nur eine Entscheidung entfernt ist von jedem von uns. Et si on comprend comment Lucifer a été approche à Dieu, quelle position il avait. Ça va nous montrer comment c'est une chose de seconde, d'abandonner Jésus-Christ. Again, Luke 22, please. Lucas 22. Encore Luc 22. Praise the Lord. Hallelujah. Let's go there. Look. Praise the Lord. Hallelujah. Luke 22. Lucas 22. Luke 22. Verse 31 and 32. 31 und 32. Verset 31 et 32. And the Lord said, Simon, Simon, because Satan had desire to have you. He's saying that to you today. Er sagt es auch zu uns heute. Verset 31, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Amen. Amen. He knows that Satan have desire to have you. Er weiß, dass der Satan den Wunsch hat, to steal your salvation. Eure Rettung wegzunehmen. Donc, Jésus-Christ dit ici qu'il sait que le diable a le désir à voler ton salut. To take you away from Christ. Uns von Christus wegzunehmen. Il veut nous séparer de Jésus-Christ. And he's really working hard. Und er arbeitet sehr stark. Et er hart dafür. Et il travaille vraiment très fort pour ça. Praise the Lord. In verse 32, he said, but I have prayed for thee, that your faith fail not. Verset 32. That you keep on believing me. Dass du mir weiterhin no matter glaubst, what. Egal was passiert. Donc Jésus-Christ dit qu'il a prié pour tout, pour qu'on continue à croire dans n'importe quelle situation. That you never give up on me, no matter what. Dass ihr mich nicht aufgibt, egal was passiert. Jésus dit que pour que vous ne m'abandonnez pas dans n'importe quelle situation. And when thou art converted, strengthen your brethren. You can see that he is after his family. Und man sieht, er ist hinter seiner Familie her. Et Jésus-Christ dit, maintenant, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc ça montre que Jésus-Christ est derrière sa famille. He knows that Satan is after your salvation. That's Christ Jesus. Er weiß, dass Satan hinter unserer Rettung her ist. Il sait que le diable est derrière notre salut. He knows that Satan had, you know, unbelievers, you know, those that are in the world, he hardly fight them because they are even destroying themselves. Amen. Already. Mm-hmm. But you. Weil der Herr weiß, dass die Kinder dieser Welt. He knows that they are going to the same direction. Mm-hmm. No, if you are coming, if you are opposites, you are going to meet like this. But if you are going to the same direction, you are going to fall into the same pit. He knows you are already on they and those people, they are in the same direction. Mm-hmm. So you don't need to fight, to even fight them. Mm-hmm. But you. Mm-hmm. Er weiß, dass die Leute, die nicht an ihn glauben, schon verloren sind sozusagen. Also dass der Satan sich da keine Mühe gibt, diese Menschen weiterhin zu packen oder weiterhin zu halten, weil er weiß, diese Menschen so schön für sich gewonnen hat, aber dass er bei uns halt diese Überstunden einlegt, um uns halt zu packen, um uns halt zu greifen, weil er halt möchte, dass wir halt umkehren. Und das ist halt auch so, weil die anderen gehen halt mit ihm in die gleiche Richtung, weil wir sind sozusagen, wir stehen ihm sozusagen gegenüber und sind Kopf an Kopf mit ihm, also sind gegenüber von ihm. Les gens de ce monde, par exemple, eux, ils ne sont pas sauvés, donc ça montre qu'ils partent tous dans une même direction. Mais nous, les enfants de Jésus-Christ, qui sont maintenant au contraire du diable, c'est là où le diable fait maintenant tout, il travaille dur pour voler notre salut. Satan is after you more than he is after them. Der Satan ist mehr hinter dir her, als er hinter ihnen her ist. Mm-hmm. Donc, le diable est derrière toi plus qu'il est derrière les autres. He already know that they belong to him already. Denn er weiß schon, dass sie zu ihm gehören, dass sie jetzt gerade zu ihm gehören. Parce qu'il sait que le monde, les gens de ce monde appartiennent déjà à lui. And he knows that without you they cannot be taken away from him. Und er weiß, dass ohne dich they need you. They need people like you so that they can be taken away from him. Und der Satan weiß auch, dass er, dass Leute wie du, Kinder Gottes, gebraucht werden, um die anderen Menschen, die schon in die Irre gehen, raus daraus zu retten, dass du sozusagen der Schlüssel für diese Menschen bist und deswegen wollte er erst recht es auf dich absehen, damit er dich packt und auch diese anderen Leute weiterhin gefangen hält. Et le diable, il sait aussi que les gens qui sont déjà aux ténèbres, qui sont à la côté du diable, ils ont besoin d'une personne comme toi et moi, les enfants de Dieu, pour que ces gens-là soient aussi capables à sortir du ténèbre. He knows that without the Christ in you, they cannot be free from him. Er weiß, dass ohne den Christus in dir diese Leute nicht frei sein können von ihm. Et il sait que sans le Christ en toi, les gens qui sont aux ténèbres ne peuvent pas sortir de là-bas. Praise the Lord. Amen. John 6:44. Johannes 6:44. John 6:44. Jesus said, "No man can come to me except the Father which has sent me draw him." Praise the Lord. Amen. They cannot come to Christ except the Christ in you draw them. Sie können nicht zu Christus kommen, es sei denn, der Christus in dir zieht sie zu sich. Verset 44 nous dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'envoie ne l'attire. Amen. Personne ne peut venir vers Jésus-Christ si le Christ en toi ne l'attire pas. Alors, so Satan is not after them, but after you. Deswegen ist der Satan nicht hinter ihnen her, sondern hinter dir her. Et c'est ça pourquoi le diable est pas derrière eux, mais derrière toi. Amen. You know, Jesus said, my Father gave them to me. Jesus hat gesagt, mein Vater hat sie mir gegeben. Et Jésus dit que mon Père me les a donné. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Before we go there, without my Father, they cannot be taken away from me. They cannot be taken away from Satan. They need the Father. They need Christ to be taken away from Satan so that they can be taken away from Satan. And you know that that Christ is in you. Ohne Christus können sie nicht von Satan weggenommen werden. Dieser Christus ist in dir drin. Et sans le Christ... les gens là ne peuvent pas être arrachés du diable, mais le Christ là est en toi. Are you getting it? Mm-hmm. We are saying John. Okay, go to John 10:29. Johannes 10:29. Maintenant Jean 10:29. My Father which gave them me is greater than all. My Father, are you getting something here? Which gave them me is greater than all. And no man is able to pluck them out of my Father's hand. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verset 29, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Are you getting something here? Until you join them, they cannot take you. Erst wenn du sie ihnen beitrittst, können sie dich packen. Seulement quand tu commences à joindre les autres gens, là, c'est là où ils peuvent aussi t'attirer. Amen. Once you choose to be one with them, they take you. Wenn du dich entscheidest, they should choose to be one with you. Eins mit ihnen zu sein, werden sie dich nehmen, aber sie müssen sich entscheiden, mit dir eins zu werden. Quand tu choisis d'être un avec eux, c'est là où ils peuvent maintenant t'attirer. Mais quand eux, ils choisissent d'être un avec toi, c'est comme ça que toi, tu peux les influencer. Without Christ, no one can deliver anyone from Satan. Ohne Christus kann niemand irgendjemand vom Satan befreien. Sans le Christ, personne n'est capable à arracher les gens du diable. Because Satan is a spirit. Weil Satan ist Geist. Parce que le diable est un God is spirit. Und Gott ist Geist. Et Dieu est aussi un esprit. A spirit that can fight spirit. Ist der Geist. The flesh can do nothing once it comes to the spiritual world. Es ist der Geist, der vom Geist befreit. Das Fleisch kann nichts tun, wenn es um das Geistliche geht. Donc ça montre que seulement l'esprit peut combattre l'esprit, mais la chair peut rien faire. Go to Matthew 12:29. Matthäus 12:29. Matthew 12:29. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Vers 29. Verset 29. Amen. He said, or else, how can one enter into a strong man's house and spoil his goods, except he first bind the strong man, and then he will spoil his house? I don't know if you are getting something here. He's calling Satan a strong man. Er nennt Satan hier einen starken. Dans verset 29, Jésus-Christ appelle le diable un homme fort. Are you getting it? Mm-hmm. And until you are able to bind him, you can. No one can be free. Und erst wenn du diesen starken binden kannst, dann bist du frei. Seulement quand tu peux lier cet homme fort, c'est là où tu es libre. Are you getting something here? So you know, Satan is a strong man. If you are talking about the flesh. If you are talking about the flesh, the fist, you know, the man to Satan, Satan can beat man hands down. Der Satan ist der Starke, wenn es darum geht, dass der Satan gegen das Fleisch, gegen den Menschen sozusagen kämpfen müsste, weil das Geistliche über dem Fleischlichen steht. Da ist der Satan ganz klar in der im Vorteil. Donc, s'il s'agit de la chair, le diable est vraiment un homme fort parce qu'il peut vraiment combattre un homme sans même se forcer. Parce que le monde spirituel est toujours supérieur au monde naturel. No one can fight with Satan without Christ. Niemand kann mit Satan... If I say Satan, it's lies. They are everywhere. Niemand kann den Satan bekämpfen ohne Christus. Und wenn ich den Satan bekämpfe, meine ich seine Lügen, weil er selbst ist ja schon besiegt, aber seine Lügen. His lies are still everywhere and he's so active like him. Und die sind genauso aktiv wie er. Personne peut combattre le diable si tu es dans la chair. Et si je parle de combattre le diable, là je parle de ses mensonges parce que ses mensonges sont partout. His lies are so strong that it is as if not ever even happened to Satan himself. Und seine Lügen sind so stark, dass es so aussieht, als ob der Satan niemals besiegt wurde. Et ses mensonges sont vraiment tellement forts que ça semble que le diable a même pas été vaincu. Are you getting something here? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Hey John. We are already there. We are already there. Okay, look, Matthew 12 verse, let me see. Okay, this time, Matthew 5. Let's go to Matthew 5. Matthew 5. I want us to see something there before we leave there. Maintenant, Matthew 5. Verse 25. Matthew 5, 25. Matthew 5, verse 25. He said, agree with your adversary quickly. Agree with Satan quickly that with it. That in the flesh you cannot beat him. Sei deinem Widersacher bald geneigt. Sei dem Satan bald geneigt, dass du ihn nicht besiegen kannst im Fleisch. Verset 25. Accorde-toi promptement avec ton adversaire. Donc, accorde-toi avec le diable que tu es rien sans le Christ. Are you getting it? Agree with Satan quickly that without Christ is the winner. Dass ohne Christus... He's a winner, he's a strong man. Amen. But you are not without Christ. Amen. Ohne Christus ist er ein Sieger. Er ist dann stärker, aber du bist nicht ohne Christus. Deswegen ist er ein Verlierer und du stehst über ihm. Accorde-toi avec ton adversaire, le diable, qu'il est puissant si tu es sans Jésus-Christ, mais tu es avec Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. The Lord value your salvation so much. Der Herr schätzt unsere Rettung so sehr und wir sollen sie auch schätzen. Et le Seigneur, il apprécie notre salut, nous on apprécie notre salut. A lot have fallen while they were trying to save others. Viele sind gefallen, während sie versucht haben, anderen zu helfen. Et beaucoup de gens sont tombés quand ils ont essayé de sauver des autres. It's like if you are, you know, if somebody is being drowned in the water and you want to save that person, you better know how to swim. I'm very strong in it. If not, that person will pull you down. Es ist so, als ob jemand gerade am Ertrinken bist und du hinterher springst, um der Person zu retten, aber dann während dieser Aktion merkst du gar nicht schwimmen kannst. Das funktioniert nicht. Du musst dir bewusst sein, dass du sehr gut schwimmen kannst, damit diese Person, die gerade am Ertrinken ist, dich nicht vor Panik mitten in den Tod reißt. Si par exemple une personne est en train de se noyer dans l'eau, si tu veux sauver cette personne, toi-même tu dois savoir à bien nager. Si tu ne sais pas bien nager, toi-même aussi tu vas commencer à te noyer. Praise the Lord. Amen. Let's go to Galatians 6, please. Galatians 6. Amen. Amen. Galatians. The Lord wants them to be saved, but it is not for your that you lose your salvation. Der Herr möchte dass sie errettet werden, aber es soll nicht über deiner Leiche passieren, sozusagen. No? Dieu veut que les autres gens soient sauvés, mais pas que tu risques de ton propre salut. Are you getting it? Instead of them to be saved and you lose your salvation, it's better you are saved than they lose their salvation. Es ist besser, dass du deine Errettung behältst und dass sie dann halt unerrettet bleiben, als dass du sie verlierst und sie errettet werden. C'est mieux. Bird in the hand. C'est mieux que toi tu sois sauvé au lieu que tu et puis eux ils soient qu'ils ne soient pas sauvés au lieu que toi maintenant tu essaies à les sauver, eux sont sauvés puis toi tu perds maintenant ton salut. If you have a bell with you right here, it's on your hand, you are holding that bell, it's better, it's greater than all the bells that are flying in the sky, because what you have, you already have it. Those ones, you don't even have them. That is how these people are to the Lord. You are already saved and he is grateful. Are you getting it? Don't joke with it. Galatians 6:1. Look at Galatians 6:1. Galater 6:1. Genauso wie es dieses Sprichwort gibt, dass der Spatz in der Hand ist besser als irgendwas über dem Kopf. Zeigt es auch einfach, dass wir dem Herrn einfach wichtig sind und dass unsere Rettung, die ja schon sicher ist, dass er diese wirklich schätzt, und ich möchte, dass wir sie aufs Spiel setzen, um andere Menschen zu erretten. Il y a un parabole et on dit que l'oiseau que tu as dans ton main, c'est mieux que les autres oiseaux qui sont aux cieux, parce que si tu as ton oiseau dans ta main, déjà, c'est plus important pour toi que les autres que tu ne connais pas. Praise the Lord. Mm-hmm. It says, brethren, if a man be overtaken Verset 1. In a fault, you which are spiritual, restore such a one in the spirit of meekness. It's talking about Christ Jesus. Es geht Christus Jesus. Il parle de Jésus-Christ. Everything should be done in Christ. Alles sollte in Christus getan werden. Tout doit être fait en Jésus-Christ. He said, considering your salvation. You consider your salvation, lest thou also be tempted. Gib Acht auf deine Errettung. Paul nous dit de prendre garde à nous-mêmes. Amen. Amen. He said, be very careful. He said, consider your salvation. Er sagt, sei sehr vorsichtig, gib Acht auf deine Errettung. Donc il dit qu'on doit faire très attention, on doit prendre soin et protéger notre salut. Amen. Amen. Don't sell your birthright for anything. Verkaufe dein Geburtsrecht für nichts. Et ne vend pas ton assurance pour rien. Two wrongs can never make a right. Der Zweck heilig niemals die Mittel. Deux personnes qui sont aux ténèbres ne peuvent pas être sauvées. Amen. Amen. If you notice that you're going to them is more harm than good, you better quit. Wenn du merkst, the earlier the better, please. Zu diesen Leuten zu gehen. If not, you will regret it. It's a matter of time. Mehr Leid hinzufügt als Errettung, dann lass es lieber bleiben. Weil sonst wird man es am Ende bereuen, bitterlich bereuen. Et si tu remarques que si tu, par exemple, tu pars visiter quelqu'un qui n'est pas sauvé, puis cette rencontre commence maintenant à t'influencer, ça commence à même influencer ton salut, vaut mieux de rester à la maison qu'aller là-bas. Amen. I thank the Lord that there's no one I'm running after that must save, you must save, you must save. Don't run after anybody. You have the right to go to hell if you choose it. You know the Christ is real. You know Satan is real. So if you are choosing the other side, Jesus came here, never forced anybody. Are you getting it? You know, I don't have anyone that I'm just running after. Because my salvation is very, very important. Mm. That I'm one with him. I value it more than everything. Mm. Und ich habe zum Beispiel jemanden, dem ich hinterherrenne und den ich diese Errettung sozusagen fast schon aufzwingen möchte. Weil der Herr hat das auch nicht getan, hat Jesus hier war, hat er es auch nicht getan. Er hat den Leuten die Wahrheit serviert. Er hat den Leuten die Wahrheit serviert auf dem Silbertablett und sie vor die Wahl gestellt, aber er ist niemanden hinterhergerannt und hat niemanden gezwungen. Moi, par exemple, je n'ai pas une personne à qui je suis derrière pour que cette personne soit sauvée. C'est même mieux comme ça pour même protéger mon propre salut. Parce que même quand Jésus-Christ il a été ici sur terre, il a proposé les gens ou bien donné les gens la possibilité d'être sauvés, mais il n'a pas forcé quelqu'un. Amen. Amen. Praise the Lord. The Lord did not even say you even go today. He said you should pray that the Lord will send a laborer to the harvest. You might not be that even laborer that is going to harvest there. Are you getting it? It might be somebody else. So you allow the Lord to send whoever you want to send to them. Und du musst auch zulassen, dass der Herr die Person schickt, die er zu diesen Leuten schicken möchte. Weil vielleicht bist du das gar nicht. Du sollst auch dafür beten, dass der Herr diese Arbeiter schickt. Weil es kann sein, dass in diesem Gebet, dass du dieser Arbeiter bist. Aber es kann auch sein, dass der jemand anderes ist, der Arbeiter, weil diese Leute schon so oft auf dich, so oft deine Stimme gehört haben, aber nicht das tun, was du sagst. Und deswegen schickt er halt andere Leute, die das tun sollen. Aber wir sollen halt offene Gefäße sein für seinen Willen. Und zulassen, dass er seinen Willen, dass sein Wille halt Raum hat zu fließen und nicht versuchen, seinen Willen zu manipulieren oder zu umgehen oder andere Sachen zu machen, weil wir die Rettung dieser Menschen so sehr wollen. Et ça peut même être que le Seigneur ne veut pas que toi tu sois la personne qui prêche aux gens là, parce que toi tu as déjà, tu as vraiment pris ton temps, tu as prêché, mais ils ne veulent pas t'obéir. Et c'est ça pourquoi maintenant tu dois prier que Dieu envoie ses propres travailleurs, parce que peut-être il ne veut pas que toi tu sois le travailleur, mais que cette travailleur soit une autre personne. We know a couple here and a family with two children that we are once here. Are you getting it? You know, for them, birthday celebration, we celebrating birthday with them was always excuse for them that they want to preach to them. You cannot deceive Christ. You can only deceive yourself. Are you getting it? They are celebrating get together family. They are there. They are celebrating whatever their marriage. Baby is born. A newborn baby is born. The baby that we will get to her. If the mother is not saved, you cannot give what you don't have to your child. You are happy. Jesus says, better you are not born, that you are born and you go to hell. Und es gab mal eine Familie, die hier auch ein Teil der Gemeinde war und jetzt nicht mehr. Und diese Leute haben immer wieder Familienfeiern wie Geburtstage, Geburten von Babys, Familienzusammenkünften immer wieder besucht und ihre Ausrede war immer, dass sie zu diesen Leuten auf diesen Veranstaltungen predigen wollten. Aber du kannst dir selbst was vormachen, du kannst sogar Menschen was vormachen, aber du kannst Gott halt und dem Satan auch nichts vormachen. Mhm. Und genau, und man feiert dann halt Geburtstage von Kindern oder von Babys, die dann halt in die Hölle gehen werden, weil diese Babys halt nicht wiedergeboren sind, weil ihre Eltern nicht wiedergeboren, nicht errettet sind, deswegen sind diese Kinder auch verloren. Und die Bibel sagt so, dass es sogar besser nicht geboren zu werden, als geboren zu werden, in die Hölle zu gehen. Aber wieso feiert man dann mit diesen Menschen mit? No. Et il y avait aussi un couple ici à l'église qui ont toujours utilisé l'excuse de prêcher aux gens quand ils partaient là-bas. Par exemple, si quelqu'un qui n'est pas aussi sauvé, avait son anniversaire. Ils ont toujours dit qu'ils vont aller là-bas pour prêcher, mais on doit savoir qu'on ne peut même pas manipuler Jésus-Christ. On peut seulement manipuler nous-mêmes, parce que le diable, il connaît bien tes motifs. Il sait qui tu es en esprit et il sait aussi que tu es en train de prétendre. Mais on doit savoir que Jésus-Christ a même dit que c'est mieux de ne pas être né que être né, mais après aller en enfer. The world is after the fruit. Die Welt ist hinter der Frucht. They are never after the root. Und nicht the problem is not the fruit, but the root. Das Problem ist aber nicht die Frucht, sondern die Wurzel. Also nicht so geliebt, geboren sein soll? Ja, und das habe ich gemacht. Meine Eltern haben mich wieder geboren. Und was ich wollte noch sagen, ist, dass sie partiert, um den Geburtstag zu feiern. Même si, et puis les enfants-là, ils n'ont pas aussi été nés de nouveau, parce que si les parents ne sont pas nés de nouveau, c'est clair que les enfants ne sont pas aussi nés de nouveau, parce qu'ils ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas. Ja, dass diese Kinder, man feiert die Geburtstage dieser Kinder, und diese Kinder halt nicht wiedergeboren sind, weil ihre Eltern halt nicht wiedergeboren sind. Und diese die können ja nichts, also die Eltern können ja nichts weitergeben, was sie selber nicht haben. Und deswegen feiert man mit diesen Menschen, aber diese Menschen, also dieses Kind geht halt in die Hölle, wenn es so jetzt stirbt. Und die Bibel sagt, dass es besser ist, nicht geboren zu werden, als geboren zu werden und dann die Hölle zu gehen. Weißt du das? Das habe ich schon gesagt. Okay, egal, okay, Mama. Praise the Lord. Halleluja. If you look at Judas, Jesus said to Judas, it's clear better if you are not even born. Und Jesus, I wish that God don't abort that baby and let it go. Are you getting it? It's better. Und Jesus hat dann see them at the end. You know the fight they are fighting in America today. We are very funny. Fighting over abortion. You never fight to bring people to Christ. It is the root and not the fruit. They don't fight fornication, they fight abortion. Until people sleep together, they make whatever they are making, there is no pregnancy. Why is bringing it? Is it? You know, people want to, they are so religious. And people, you know, God, the so-called God children, they are even clapping. Yeah, abortion is not good. Abortion is not good. What is that? Satan is clapping for Satan. They should come to, if even you abort 100 children. It's not about that. It's about, where is Christ in your life? But they never talk about Christ. Und but the fruit, it's always about the fruit. And I hate it so much. Und Jesus hat es auch zu Judas gesagt, dass es wäre besser, wenn du niemals geboren wärst. Ne? Und heutzutage Leute kämpfen um Abtreibung, dies, das, aber sie kämpfen nicht darum, dass Leute halt aufhören, Unzucht zu treiben, ob geistig oder physisch, dass sie aufhören, ihrem himmlischen Vater Jesus Christus fremd zu gehen. Sie kämpfen nicht darum, dass Leute errettet werden, sozusagen, aber sie kämpfen um diese Frucht, um diese fleischlichen Sachen. Und das finde ich immer sehr enttäuschend, wenn ich das sehe, weil ich mir denke, weshalb erkennt ihr nicht, dass etwas anderes das Problem ist, dass die Wurzel das Problem ist. Und wenn die Wurzel gelöst wäre, gäbe es diese Frucht, dieses Problem gar nicht. Aber anstatt fokussieren sich alle Leute auf die Frucht und diese ganzen Christen schmeißen sich natürlich da rein, ne, und kämpfen mit dafür, anstatt da zu sein, wo sie eigentlich sein sollten, nämlich im Königreich des Herrn. Le monde est vraiment toujours derrière le fruit et pas derrière la racine. Parce que même Jésus-Christ, il a dit à Judas, il vaudrait mieux que tu ne sois pas né. Donc, ça montre même que c'est même mieux d'avorter un bébé au lieu que tu donnes la naissance à un bébé, puis cet enfant maintenant part en enfer. Parce que, par exemple, le monde, eux, ils sont toujours contre l'avortement. Donc, ils disent toujours que nous sommes des enfants de Dieu, on ne peut pas avorter des bébés. Mais ça, c'est le fruit. Parce que si Jésus-Christ dit que vaut mieux que tu ne sois même pas né, donc ça montre que l'avortement, c'est rien. Et Jésus-Christ ne va pas te demander si tu as avorté ou pas, mais va te demander qui est Jésus-Christ dans ta vie. Parce que si tu as vraiment une relation avec Jésus-Christ, là, tu vas pas faire toutes les choses-là qui vont même te causer à avorter un bébé. Par exemple, de faire l'adultère ou bien de dormir avec tous les gens dans ce monde. Si, parce que les gens, eux, ils veulent toujours avorter, mais ne sont pas prêts à même laisser les choses qui les causent à avorter. Praise the Lord. Hallelujah. You know, when if you stand before Christ on that day, he's not going to ask you, did you abort? Did you lie? Did you steal? Are you homosexual? He's not going to ask you those things. Because it's not about those things. Those things have even been paid for. Did you believe who paid for it? Amen. That is the only question. It's a singular sin, not plural. Und genauso ist es auch, wenn wir irgendwann vor Jesus Christus stehen, wird er dich nicht fragen, wie viele hast du abgetrieben, wie viele Kinder hast du abgetrieben, warst du homosexuell, warst du ein Lügner, warst du ein Dieb, er wird dich nicht nach dieser natürlichen Sünde fragen, er wird dich fragen, was hast du mit mir gemacht, hast du an mich geglaubt, ja oder nein, denn es gibt nur diese eine Sünde, nämlich an ihn zu glauben und nicht zu glauben oder nicht zu glauben. Et c'est ça pourquoi que, quand les gens vont être devant Jésus-Christ, Jésus-Christ ne va pas demander est-ce que tu as volé, tu as menti ou bien tu as été homosexuel, mais il va te demander qu'est-ce que tu as fait avec le Fils de Dieu, qui a été Jésus-Christ dans ta vie. Parce qu'il n'y a pas seulement un seul, il n'y a pas beaucoup de péchés, donc le péché ce n'est pas pluriel, mais c'est singulier, puis ce péché-là est l'incroyance, que tu n'as pas cru à la personne qui a payé même tout à tous tes péchés. He's not going to ask you, did you kill? Il va dich auch nicht fragen, ob du jemanden getötet hast. Il va même pas te demander si tu as tué une personne. Amen. Go to James 2. Jakobus 2. On va lire Jacques 2, verset 10. Let's stand on 11. We have it later, but let's go there now. Amen. Jacques 2, verset 10. It says, for soever shall keep the whole law, and yet offend in one point, he is guilty of all. Amen. Just one. If you lie, you abort children. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Das heißt, wenn du gelogen hast, hast du auch abgetrieben. Verset 10 nous dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. Donc ça montre, si tu mens, tu avortes aussi directement les enfants. If you lie, you are homosexual. There's no difference between them and you. Es gibt keinen Unterschied zwischen dir und denen. Si tu mens, tu es aussi homosexuel. Il n'y a pas une différence entre toi et eux. What makes different is Christ. Was der Unterschied macht, ist Christus. Not I don't steal, I don't lie. Mais ce qui fait la différence est le Christ et pas que je monte pas ou bien je vole pas. Then in verse 11, it says, for he that says, do not commit adultery. The same person that said, don't commit adultery. That is the same Jesus that said, don't commit adultery. That same Jesus also said, do not kill. Are you getting it? Mm-hmm. So it's not about the sin, it's about him. Are you getting something here? Mm-hmm. He said, now if thou commit no adultery, yet if thou kill, thou art become a transgressor of the law. Mm-hmm. Are you getting it? In 11, denn der, welcher gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden, weil es um Christus geht. Verset 11, en effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi, parce qu'il s'agit de Jésus-Christ. Then in verse 9. Verse 9. Maintenant, Jacques 2, verset 9. But if you have respect to a person, you commit sin. If you respect your mother because she is your mother, you commit sin. Wenn er aber die Person ansieht, or your father, or your brothers and sisters, or your big brothers, big sisters. Wenn ihr Leuten Ehre erweist wegen ihrem fleischlichen Titel, weil sie älter sind, weil sie mehr Geld haben als du, weil sie eine höhere Position haben wie du, dann bist du ein Übertreter des Gesetzes. Verset 9, mais si vous faites exception des personnes, vous commettez un péché. Donc, ça montre que si tu respectes une personne à cause de son âge, à cause de son titre, ou parce que c'est seulement ta mère ou bien ta grande sœur, tu commets un péché selon la loi. Look at verse 8. He says, if you fulfill the royal law, verset 8, according to the scripture, thou shalt love your neighbor as thyself, you do well. You know, here it sounds simple, but it's the hardest thing. It's impossible to live it without Christ Jesus. Mm-hmm. Because it's not talking about the love of this world, but Christ's love. Mm-hmm. Und hier klingt das ganz einfach, aber es ist unmöglich ohne Christus, weil es geht nur mit der Liebe von Jesus Christus. Verset 8 dit, si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Donc ça montre que verset 8 est même impossible pour nous, parce que l'amour qui est mentionné ici, ce n'est pas l'amour de ce monde, mais l'amour de Jésus Christ. He value your salvation. Il apprécie ton salut. He knows that you are already saved. Er weiß, dass du schon errettet bist. Il sait que tu es déjà sauvé. And he's so grateful that you belong to him. He will not want to lose you. Und er ist so dankbar, dass du zu ihm gehörst und er will dich nicht verlieren. Il est reconnaissant que tu appartiens à lui et il ne veut pas te perdre. Amen. Mm-hmm. And that's why I stopped using whatever occasion to go out there and live like that. Deswegen hört auf, irgendwelche Gelegenheiten zu nutzen, um wie diese Menschen, bei diesen Menschen zu sein und so wie sie zu leben und eins mit ihnen zu sein. Ne? C'est ça pourquoi arrêtez de chercher une occasion d'aller là-bas pour être maintenant un avec eux. Amen. Et de vivre Amen. Aussi comme eux. Again, we're not the couple, we're two children that we're here. Amen. They were always there and there all the time. It was always, I've spoken upon all today. You know what happened to them. You know, Satan, you know, God's work is by process. It's one stage after the other. So also is Satan. Satan was once Lucifer, and he was in heaven. He knows how God works. He knows that God's system is little by little. It's a process. And that's how he also works. If that's the once he starts something, if you do not abort it, you know there's abortion in the kingdom of heaven. Not the abortion they are talking about. There's abortion in it. They don't want to say it to me today. It's like there's abortion in his world. Amen. Amen. There are things we are to abort. When Satan is coming, you are to abort it. Amen. Are you getting it? Amen. He said they never fight over his own abortion. What we call abortion. They are fighting over the flesh. And deswegen sollen wir halt, wie gesagt, nicht diese Gelegenheiten nutzen, um mit diesen Leuten eins zu sein, so wie es Leute, die in dieser Gemeinde waren, in der Vergangenheit getan haben. Wir wissen, was ihr Ende war, ne? Dass diese Menschen jetzt nicht mehr hier sind, weil sie sich dann am Ende dann wirklich für die Welt vollkommen entschieden haben, für diese Menschen entschieden haben aus der Welt. Und deswegen müssen wir halt diese Sachen, diese Dinge halt auch abtreiben, weil genauso wie der Herr von Schritt zu Schritt mit uns arbeitet, uns an die Hand nimmt und mit uns von Stufe zu Stufe geht, genauso arbeitet der Satan auch mit sehr viel Geduld und mit sehr viel Zeit, um sein Ziel zu erreichen, um uns nämlich ganz vom Königreich des Himmels wegzunehmen. Und deswegen müssen wir ganz schnell und wachsam sein und die Dinge des Teufels, die Pläne des Teufels durchschauen und direkt abtreiben. Deswegen gibt es auch Abtreibung im Königreich des Himmels, wenn man die Pläne und den Willen des Satans wirklich entwurzelt, wenn man diesen Plan in seinem Leben, wenn man Spuren dieses Planes in seinem Leben sieht. Et je répète encore, il y avait un couple ici qui ont toujours utilisé chaque occasion d'aller passer leur temps avec les gens qui ne sont pas sauvés. Et on doit savoir que comme Jésus-Christ travaille aussi avec nous peu à peu, il est vraiment très patient avec nous. C'est comme ça aussi le diable est aussi patient avec nous, va prendre tout son temps pour attendre jusqu'à ce que tu vas abandonner sa foi, parce que ces couples-là, ils ont refusé à obéir à la voix de Dieu et puis ils ont finalement décidé de ne plus être à la côté de Jésus-Christ, mais de suivre les gens qui ne sont pas sauvés. Et puis on doit savoir que même au royaume de Dieu, il y a aussi quelque chose comme l'avortement. Donc ça montre que si le diable il vient avec ses mensonges, tu dois être vite à avorter ce mensonge. Parce que le monde combat toujours contre l'avortement. Mais au royaume de Dieu, il y a aussi un avortement, disons, spirituel, qui est là pour détruire et avorter tous les mensonges du diable. Praise the Lord. Hallelujah. There are things the Lord wants you to abort in the kingdom of heaven. There are things he does not want you to abort. Yes, es gibt Dinge, die du abtreiben sollst im Königreich. That's not what they are called abortion. All those things are irrelevant before Christ. Und es gibt Dinge, die du nicht abtreiben sollst im Königreich des Himmels. Und das, was sie Abtreibung nennen, ist irrelevant im Königreich des Himmels, weil es geht um Geist und nicht um das Fleischliche. Et il y a certaines choses que Dieu veut que tu l'avortes, mais il y a aussi des choses que tu ne dois pas avorter. Il ne s'agit pas de l'avortement de ce monde, mais de l'avortement de Dieu. Amen. Amen. That we should never allow our salvation to be aborted. Mm. Salvation, you know, your believing Christ, there should be no abortion there. Can you quickly say that? Wir dürfen niemals zulassen, dass unser Glaube an Christus abgetrieben wird. Dass er durchschnitten wird, entwurzelt wird. Et on ne doit pas laisser que notre salut soit avorté. Amen. Amen. Your confession should never be aborted. Deine you should never allow any abortion to take place. Sollte niemals abgetrieben werden. You believe is you believe. Du glaubst und glaubst. Et tu ne dois jamais laisser que ton salut ou bien ta foi soit avorté. Quand tu décides à avoir la foi et à croire, là tu crois pour toujours. The Lord is not after people dying here on earth. He's not after that. Well, now, do you know how you know that? For only one Moses, do you know how many people died because of Moses? The Lord did not say, okay, let us bring Moses out so that those people will not die. I don't know if you are getting it. Yeah, and, even Jesus Christ himself. Do you know how many people? When the Lord told Joseph, he said, take this son, this take him, take Jesus away, run to Egypt. You know, both twins and everything. Rachel had twins. The two babies were killed. Babies were slaughtered from 2 years downward. They were all killed. But Jesus, God did not say, the children are innocent. Let me bring him so that they will not be killed. Let us kill at least this one so that they will not be. No. And that of Moses. You know, people, they just tell the irrelevant. And the funniest part of it is the so-called God's children. They follow it. That is, I hate it so much. Und, because, you know, if you are already in the light, no one can tell you what is there. Mm-hmm. Because you can see clean and clear. But if you cannot see clearly, then you are still there. Und es ist genauso wie auch, dass Gott es auch nicht wirklich darum geht, dass Menschen nicht, Menschen sterben, weil wir sehen das, ne, ob es ein Beispiel ist von Mose, ne, der als zu der Zeit, wo er gekommen ist, so viele Kinder, israelitische Kinder getötet worden sind auf dem Befehl des Pharaos. Oder auch Jesus, als er gekommen ist und er mit Josef und Maria nach Ägypten fliehen sollte. Und in der Zeit in Israel so viele Leute halt, so viele Kinder gestorben sind. Und die Bibel sagt sogar, dass Rachel, dass sie, gestorben sind wegen dieser ganzen Situation. Und der Herr hat das alles gesehen und er hat das, das war alles, es war so, es sollte so auch sein. Und er hat das alles halt auch gemacht wegen einer Person, um eine Person halt zu retten. Und deswegen, die Welt kämpft, also das Christentum kämpft um so viele Dinge und anstatt das Wahrhaftige zu sehen. Und es ist genauso wie jemand, wenn wir im Licht sind, kann uns niemand mehr weismachen, dass hier ein Pferd steht. Aber wenn dieser Raum dunkel ist und du nichts siehst, könnte jemand dir sagen, ja, hier ist ein Pferd drin. Du wirst sagen, okay, es kann sein, weil ich kann eh nichts sehen. Es kann wirklich sein, dass hier ein Pferd ist. Es ist einfach nur still, aber ich sehe es halt einfach nicht. Aber es ist, das Licht ist an und jeder von uns kann sehen, dass hier kein Pferd drin steht. Und genauso ist es auch mit der Weiß. Wenn du in der Wahrheit bist, kann dir ja niemand mehr die Lüge weismachen. Aber die Leute, die in der Dunkelheit sind, die verblendet sind, die in der Religion sind, ihnen kann der Teufel alles erzählen und sie werden es glauben. Le monde, par exemple, eux, ils disent toujours que, ou bien même les gens religieux, ils disent toujours que il ne faut pas tuer. Mais pour Jésus-Christ, lui, il ne voit pas si les gens sont tués ou pas, surtout s'il s'agit de sa propre justice et de ses propres enfants. Parce qu'on peut même voir dans la Bible combien les gens ont été tués à cause du peuple Israël, à cause du peuple Israël par exemple, ou bien même à cause de Jésus-Christ, parce que quand Jésus-Christ a été poursuivi par Hérode, il y a beaucoup les enfants qui sont morts à cause de Jésus-Christ, comme par exemple même les jumeaux de Rachel, ou bien même l'histoire d'Égypte où les Égyptiens sont aussi morts à cause du peuple Israël. Donc s'il s'agit de sa justice et de ses enfants, Jésus-Christ, il ne voit pas toutes ces choses charnelles. Et on doit aussi être sûr de la vérité, parce que si, par exemple, il y a un chien ici dans la chambre, et puis les gens disent qu'il n'y a pas un chien, mais toi tu es capable à voir tu es capable d'avoir ce chien là même si les autres ne voient pas, toi tu es conscient de ce fait qu'il y a quelque chose ici. Et c'est comme ça aussi avec la vérité. Si les gens ne sont pas capables à voir et à comprendre la vérité, ça doit rien changer à ta foi. Toi tu dois être sûr de ta vérité. Praise the Lord. Hallelujah. You better learn to call what you call evil, evil. Lerne das bösartig zu nennen, was er bösartig nennt. Et tu dois aussi apprendre d'appeler les choses mauvaises qui sont mauvaises. Amen. Look at churches today, nothing is working. Why? Because, you know, what you call evil, you must call it evil. If not, you will be, you are part of them. If you are not, you are, if you, it's not half-half. It's not half-half. He said you cannot serve God and mammon. You cannot be here and be there. It has to be him. Und du kannst dich Gott und dem Mammon dienen. Du musst dich für eine Seite entscheiden. Du musst dich für ihn vollkommen entscheiden. Et tu dois savoir que tu peux pas servir, tu peux pas prendre, tu peux pas servir par exemple Dieu et les mammons. Tu dois te décider 100% pour Jésus-Christ. Tu peux pas te séparer en deux. Amen. If you fall, it can never help them. Wenn du fällst, kann es ihnen nicht weiterhelfen. Can never help them. Et quand toi maintenant tu tombes, tu peux pas même les aider. The only Jesus among them is down. There. You can see it. Wenn der einzige Jesus ist. Because through you, your prayer for them, if even you are not there. Anytime they come into your mind, you pray for them. Are you getting it? Anytime they come into your mind, you pray for them. Father, I've surrendered them to you. Amen. They are your children already. Amen. Because whatever I submit to you, you are faithful to do it. Amen. Thank you. You have saved all. Amen. That alone, you understand me? Amen. But if you fall, it will never, it will be destruction for them. Amen. More destruction. Und wenn wir fallen, wird es für sie mehr Zerstörung bedeuten. Stattdessen sollen wir, ob wenn es in ihrer Mitte ist, geleitet durch den Heiligen Geist, oder außerhalb ihrer Mitte, geleitet durch den Heiligen Geist, für sie beten, sobald sie in unsere Gedanken kommen und uns einfach daran erinnern, Herr, wir danken dir schon dafür, dass diese Menschen schon errettet sind, dass du sie mehr liebst, als ich sie jemals lieben könnte. Und dass das alles schon getan ist, dass sie schon errettet sind, dass sie schon deine Kinder sind, dass wir ihm einfach nur dafür danken, weil wir wissen, dass er schon getan hat. Na, dass wir so für diese Menschen dann halt da sind und für sie beten, aber nicht indem wir durch Kamikaze-Aktionen versuchen, irgendwas zu reißen, was uns dann selbst zum Verhängnis wird. Toujours quand tu commences à penser à tes bien-aimés qui ne sont pas encore sauvés, par exemple, tu dois prendre ton temps pour prier pour eux. Parce que si toi tu tombes, tu es plus capable à les sauver, parce qu'ils ont aussi besoin d'être sauvés. C'est ça pourquoi c'est très important que quand même tu continues maintenant à tenir au Saint-Esprit. Your salvation is very very important for Christ, for you and also for them. Deine Errettung ist sehr sehr wichtig für Christus, für dich und für sie. Ton salut est très important pour Jésus-Christ, pour eux et même pour toi. Amen. Amen. Don't joke with it at all. Nimm es nicht auf die leichte Schulter. Ne joue pas avec ça du tout. Amen. Amen. Christ Jesus is after you more than he is after those you preach to. Christus Jesus. Matthew 18. Hinter dir mehr Herz, hinter den Leuten her, zu denen du predigst. Jésus-Christ est derrière toi plus que les gens ainsi que tu es en train de prêcher. Praise the Lord. Matthieu 18. Amen. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Matthew 18, please. Matthäus 18. From verse 12. 12. Matthieu 18, verset 12. He said, how think ye, if a man have 100 sheep, and one of them is gone astray, doth he not leave the 99, and goeth into the mountains, and seeketh that which is gone astray? Verse 13. And if so be that he find it, verily I say unto you, he rejoice more of that sheep than of the 99 which went not astray. Amen. Then verse 14, he said, even so it is not the will of your Father, which is in heaven, that one of these little ones should perish. This little one is you and me. Dieser Kleine bist du und ich. Les seuls de ces petits, c'est toi et moi. Amen. How do you know that? If you read from verse 1, you know that. He's talking about you and me. Ab Vers 1, du ab Vers 1 liest und weißt, was um dich geht. Et que verset 14 parle de toi et moi, tu vas le reconnaître dans verset 1. He's talking about you that is already saved. Es geht um dich, der schon errettet ist. Verset 14 parle de toi qui est déjà sauvé. Verse 12 talk about a man that has 100 sheep. In Vers 12 geht es um einen Menschen, der 100 Schafe besitzt. Verset 12 parle d'un homme qui a 100 brebis. It means he is their creator. Das heißt, er ist ihr Schöpfer. Ça montre que lui, il est leur créateur. Amen. But only one is that only one chose him to be his father. Aber nur einer hat sich entschieden, and that one is lost. Ihn als Vater zu haben. Und er wird sich entscheiden, diese Person, die ihn als Vater sieht, zu finden. Donc, verset 12 dit qu'il y a un homme qui a 100 brebis, mais il y a seulement un de ces brebis qui a choisi d'être, oui, d'avoir une relation avec cet homme-là. Et c'est ça pourquoi quand ces brebis s'égarent, c'est là où pourquoi l'homme suit maintenant ce brebis pour le sauver. The 99, he is their creator, but not their father. Von den 99 ist er der Schöpfer, aber nicht der Vater. Et Dieu est seulement le créateur de ces... We'll come back here again. Go to 2 Peter, please. 2 Peter 3. On peut voir que Dieu est seulement le créateur de ces 99 autres brebis, mais il est seulement le père de ces 7 brebis. Praise the Lord. Hallelujah. Verset 8 and 9. 2 Pierre, verset 3. 2 Petrus 3, 8 und 9. Verset 8 et 9. He said, but beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Verse 9. The Lord is not slack concerning his promise, as some may count slackness. He is not weak. Er ist nicht schwach, der Herr ist nicht schwach. You know how people will talk about him today. So wie Leute über ihn heute sprechen. They have been saying it. You know, nothing happened. Amen. Et on sait aussi que Dieu n'est pas faible parce que les gens disent toujours que Dieu est faible parce qu'il n'y a rien qui change. But he is long suffering to all sword, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. It is not his will for any to perish. Es ist nicht sein Will, dass irgendjemand verloren geht. Ce n'est pas sa volonté que quelqu'un soit perdu. But all to come to him. Sondern dass alle zu ihm kommen und ihn erkennen. Ce n'est pas sa volonté que quelqu'un soit que quelqu'un périsse, mais que tout le monde vienne à lui. He values you more than them. Er schätzt dich mehr wert als sie. Il t'apprécie plus que les autres. Because he is already your father. Weil er schon dein Vater ist. Parce qu'il est déjà ton père. You allow him to be your father. Du schon zugelassen hast, dass er dein Vater ist. Parce que toi, tu laisses qu'il soit ton père. But they refuse to allow him to be their father. Aber sie weigern sich. John 8, remember John 8, your father, the devil. Ihn als Vater anzunehmen. Ne? Erinnert euch an Jesus, als er gesagt hat, dass ihr Vater der Satan ist. Mais eux, ils refusent à laisser à Jésus-Christ leur père. Et dans Jean 8, Jésus-Christ a dit que leur père est le diable. Back to Matthew 18, please. Matthäus 18. Maintenant, Matthieu 18. Okay. Verse 14. It says, even so, it is not the will of your Father, which is in heaven, that one of these little ones should perish. Matthieu 18, verset 12. Amen. Mm. You are the little one he is talking about. Du bist einer dieser Kleinen, von denen er hier spricht. Et toi, tu es un de ces petits que Jésus-Christ parle ici. Amen. Amen. If you read from verse 1 of it, let us quickly go through. Amen. Matthieu 18, verset 1 maintenant. It says, at the same time came his disciples unto Jesus, saying, who is the greatest in the kingdom of heaven? Mm-hmm. And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them. And he said, verily I say unto you, except you be converted and become as a little children, you shall not enter into the kingdom of heaven. Mm-hmm. Verse 4. Verset 4 et 3. Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. Verse 5. Verset 4. And whoso shall receive one such little child, in my name receive me. Amen. Are you getting something here? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. It's talking about you and me. Es geht um dich und mich. Il s'agit de toi et moi. But whoso shall offend one of these little ones which believe in me, it were better for him that a millstone were hanged about his neck and that he were drowned in the depth of the sea. Mm. Praise the Lord. Now see how he values you. Er sieht, wie er uns, your salvation sieht, wie er unsere Errettung wertschätzt. Unsere Errettung ist ihm sehr wichtig. Mm. Then dans verset 6, on peut voir comment Jésus-Christ l'apprécie notre salut. Verse 7. He said, woe unto the world because of offenses. For it must need be that offenses come. But woe to that man by whom the offense cometh. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Hail to offend one another, please. Hast du es, einander zu kränken, Anstoß zu sein füreinander? Wir werden detester, als à offenser les uns les autres. Amen. In verse 8, wherefore, if your hand or your foot offend thee, cut them off, and cast them from thee. It is better for thee to enter into the into life half or maimed, rather than having two hands or two feet to be cast into everlasting fire. Hmm. You know, your hand is closer to you than anybody outside there. Deine Hand ist dir näher als jeder andere. And if he can say, take it out. He can say, take them out. Wenn er sagen kann, nimm diese Hand weg, dann kann er auch alles andere sagen, nimm es weg. Ta main, par exemple, est plus proche de toi que quelque chose d'autre. Donc, si Jésus-Christ dit même de jeter ta main, là, les autres choses sont rien comparé à ça. If you still do this as a natural thing, that okay, you don't have arm. You don't have arm in this world does not mean you will not make heaven. Mm-hmm. If you are blind does not mean you will not make heaven. Verse 9. Look at it there. Und Vers 9 steht auch, dass wenn du blind bist, wirst du, na, auch blind kannst du in das Königreich Gottes eingehen. Auch ohne Arm kannst du in das Königreich Gottes eingehen. Das ist ein Hindernis. Et verset 9 nous montre aussi que même si nous sommes, tu es handicapé, par exemple, tu es aveugle, mais tu n'as pas des bras, tu es toujours capable à entrer au royaume des cieux. And if your eyes offend thee, pluck it out and cast it from thee. It is better for thee to enter into life with one eye, rather than having two eyes to be cast into a fire. Praise the Lord. Hallelujah. Those that are looking for healing everywhere. Die Leute, die überall nach Heilung suchen. Les gens qui cherchent leur guérison partout. Are you getting it? That you are blind does not mean you will not make heaven. Dass du blind natural, I mean natural blindness. Ich spreche von natürlicher. That you are not healed until you not die, you does not mean you will not make heaven. If you belong to Christ. Dass du nicht diese physische Manifestation deiner Heilung erfährst in deinen Augen beispielsweise und blind einschläfst, heißt nicht, dass du in die Hölle gehen wirst, weil du halt blind warst hier auf Erden, sondern du wirst trotzdem bei Christus sein. Que tu es aveugle naturellement ou que tu n'as pas encore reçu ta guérison, tu n'as pas encore reçu la manifestation de ta guérison, ça ne montre pas que, mais ça ne signifie pas que tu n'es pas allé au royaume des cieux. Amen. Amen. You might be blind naturally. Are you getting it? Mm-hmm. You might be blind naturally, but spiritually you are not blind. Mm-hmm. Du bist vielleicht natürlich gesehen, aber blind. Aber in Christus bist du nicht blind. Geistig gesehen bist du nicht blind. Peut-être tu es aveugle naturellement, mais si tu es un enfant de Dieu spirituellement en Jésus-Christ, tu n'es pas aveugle. Verse 10. Verset 10. He said, take heed that you despise not one of these little ones. Talking about you or me. Es geht um mich und mich. Amen. Mm-hmm. For I say unto you, that in heaven their angels do always behold the face of my Father, mm-hmm. which is in heaven. Mm-hmm. We have angels. Wir haben Engel. Nous avons des anges. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. In verse 11, for the Son of Man is come to save them. Verset 11. To save that which was lost. How think ye if a man have 100 sheep. You see there. That is all about you and me. Es um dich und mich geht. Donc tout ça montre qu'il s'agit de toi et moi. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. So please value your salvation. Schätze bitte eure Rettung. Tu dois apprécier ton salut. Amen. Amen. Allow it to be very, very important. Lass for zu, you. Dass sie dir sehr wichtig ist. Matthäus 13. Lass, dass es soit très important pour toi, Matthieu 13. Praise the Lord. Hallelujah. Matthieu 13. Matthäus 13. From verse 44. 44. Verset 44. Amen. He said again, the kingdom of heaven is like unto a treasure that is hid in the field, which when a man have found, he's talking about your salvation. Geht um deine Errettung. Ici ça parle de notre salut. Are you getting it? Mm-hmm. Amen. He hid it. And for joy there of God and sell all that he had and buy that field. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Your salvation is so expensive. Deine Rettung ist so teuer. Ton salut est vraiment cher. It was paid for by both in spirit and in the physical world. Sie wurde in der geistigen und der physischen Welt bezahlt. Ça a été payé au monde spirituel et même naturel. Are you getting it? Mm-hmm. The blood of Jesus paid for it. Das Blut von Jesus hat dafür bezahlt. Le sang de Jésus-Christ a payé pour ton salut. And now, today, you know, the physical world, you are no longer part of that. Und jetzt in der physischen the natural world, amen. Bist du nicht mehr Teil. Tell the whole world, but give me Jesus. That's a heavy price. Et maintenant, tu n'appartiens plus au monde naturel. Donne-moi Jésus et prends le monde. Here he said, you hide it. Qui sait, wir sollen es verstecken. Et verset 44 dit qu'on doit cacher notre salut. And for joy and not for sadness. Und therefore, go out and sell all that here. You know, you are selling them, you are not sad selling them, you are rejoicing. You are rejoicing and say, praise the Lord. I found him. I found what I've been looking for, that is Christ Jesus. In Freude sollen wir alles verkaufen und uns dankbar schätzen, dass wir alles gefunden haben, was wir brauchen in Christus Jesus. Et verset 44 nous dit que tout ça là, de vendre les choses, ça, on doit les faire dans la joie de Jésus-Christ parce qu'on a maintenant Jésus-Christ et Jésus-Christ, il est tout. And that's why if you are blessing the house of Christ, there should be no sadness. Deswegen, wenn wir Gottes Haus segnen, sollte es da gar keine Traurigkeit geben. Amen. Et c'est ça pourquoi si tu bénis la maison de Dieu, tu ne dois pas voir la tristesse en toi. You can see that he said, for joy, therefore, go out and sell it all that he had, and buy the field. And so you go and sell everything. Du gehst und verkaufst alles. With joy, not with sadness. Nicht in Traurigkeit. No, wait, I don't have anything again. Once I do it, it's over. That's not Christ. Mm-hmm. You are the one walking, mm-hmm. and it profits you nothing. Nicht mit Beschwerden und nicht mit knirschenden Zähnen. Every month you are sad. Dass du traurig bist, zu geben musst. Und es als Zwang siehst, als, anstatt dass du es als Privileg siehst, dass du es darfst. Und wenn du so eingestellt bist, habe ich wirklich Mitleid mit dir. Et verset 44 dit, l'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Donc ça montre que si tu vends tout ce que tu as pour Jésus-Christ, tu dois le faire dans la joie et pas avec tristesse. Et c'est la même chose aussi quand tu bénis la maison de Dieu. Ce n'est pas que quand maintenant tu donnes ton action de grâce que tu commences à murmurer, tu commences à dire « Ah, maintenant, j'ai rien, j'ai rien maintenant à manger, je ne peux rien faire. » Parce que ça, quand tu commences à murmurer, ça ne sert à rien. Amen. If you rent a bono, a house, a flat, if you are going to pay it, you are not sad. But if you want to be there for Christ Jesus, you are sad. Wenn du zum Beispiel and then later you say, I'm working for the kingdom of heaven. Instead of you to speak the truth and say, I'm working for my flat. Und wenn du beispielsweise für deine Wohnung Geld bezahlst und für dein Haus Geld bezahlst, da macht dir das nichts aus. Da gibst du gerne Geld rein. Aber wenn es um das Königreich Gottes geht, dann fällt dir das schwer. Aber mit dem gleichen Mund sagst du auch, dass du für das Königreich Gottes arbeitest. Aber dann sei doch ehrlich und sag ganz klar, du arbeitest für deine Wohnung, für dein Haus, für deine Sachen. Et si par exemple il s'agit de payer maintenant la maison, ton loyer. Ya ton loyer, par exemple, là tu vas pas murmurer parce que tu sais que tu habites dans cette maison et que tu as profité aussi quelque part de cette maison. Mais quand il s'agit du royaume des cieux, c'est là où tu commences à murmurer. Puis c'est vraiment triste parce que qui est plus grand, la maison bien le royaume des cieux. C'est ça pourquoi si tu pars travailler, parce que plusieurs fois on dit qu'on part au travail pour le royaume des cieux, mais c'est un mensonge parce que quand on travaille pour le royaume des cieux, on murmure pas. Mais quand on murmure, ça montre que nous sommes là pour notre propre désir. You know, some of us will live in lies. Certains entre nous vivent dans les mensonges. Amen. If somebody asks you today, why are you walking? Are you going to save because of the kingdom of heaven? Don't say that. Because you are not even walking for the kingdom of heaven. You are walking for your flat. Because the biggest part where your money goes to is what we are to say. Und genauso, wenn jemand dich fragt, wofür arbeitest du? Und du sagst für das Königreich Gottes, aber dann dass der meiste Teil deines Geldes aber in andere Sachen eingeht als das Königreich Gottes, dann sei doch ehrlich und sage, ich arbeite für diese Sache und nicht für das Königreich Gottes. Wenn das der Fall wäre, würde doch das meiste Geld, was du hast, in das Königreich Gottes eingehen und nicht in die Dinge dieser Welt. Et c'est ça pourquoi que quand tu demandes pourquoi est-ce que tu travailles, on doit arrêter de mentir et de dire je travaille pour le royaume de Dieu, parce que tout ton argent, tu n'utilises pas ça pour le royaume de Dieu, mais pour ta maison, pour tes propres désirs. Praise the Lord. Hallelujah. You know, unbelievers, they will speak the truth. Ungläubige sind ehrlich. Les incroyants, par exemple, eux, ils disent la vérité. Once you ask them, why are you walking? They say, for my bono, my home, my ulo. I want to, for my renting. They just give you the truth. Amen. Because that is where their money really go to. You can see it. And they can show it to you. But you say for the kingdom of heaven, the kingdom of heaven is one of the least you even give to. And you can even open your mouth and say the kingdom of heaven. Und diese Menschen sind ehrlich, sie sagen, ich arbeite für meine Rente, ich arbeite für meinen Urlaub, ich arbeite für, keine Ahnung, für Ansehen und Sonstiges. Und dahinter stehen sie auch und das tun sie auch. Aber wir Kinder Gottes sind dann halt nicht ehrlich und sagen, wir arbeiten für das Königreich. Aber in Wirklichkeit sieht man an unseren Ausgaben, wofür wir wirklich arbeiten. Et les incroyants, par exemple, eux, ils sont vraiment honnêtes et puis ils disent la vérité parce que quand on leur demande pourquoi est-ce que tu travailles, ils vont dire je travaille pour payer toutes mes dettes, je travaille pour ma maison, mais nous, on utilise le nom de Jésus-Christ, mais on sait qu'on travaille pour nos maisons. Praise the Lord. Amen. The Lord is the one taking care of us. Der Herr ist derjenige, der auf uns acht wird und nicht wir, die auf uns selbst achten. Entweder er oder du. Et c'est Jésus-Christ qui prend soin de toi, c'est pas toi-même qui prend soin de toi, c'est soit Jésus-Christ ou bien c'est toi-même qui travaille. Praise the Lord. Let me go forward because the time has the time has gone. Amen. Amen. In verse 46, he said, no, verse 45, please. Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pearls, who when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Amen. Amen. He sold everything. Er hat alles verkauft. To have it. Um diese Perle zu haben, das ist deine Errettung. Das sollte die Nummer 1 sein. Amen. Verset 46, il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'acheter. Donc ça montre que cette perle est notre salut. Amen. Amen. The kingdom of heaven. Jesus talking about the kingdom of heaven. The kingdom of heaven. Your salvation. The heavenly kingdom that you now belong. Das königliche das himmlische Königreich, zu dem wir jetzt zu dem wir jetzt gehören. Das himmlische Königreich, zu dem wir gehören. Über das spricht er hier. Et verset 46 parle du royaume de ceux à qui nous appartient. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He's talking about your salvation. Er redet über deine Errettung. Il parle de ton how you are to value it. Wie wir sie schätzen sollen. Tu dois apprécier that you sell everything to have it. Dass du alles verkaufst, um es zu haben. If we need to sell everything. Remember I told that man. Is it on Mark 10? The man that came and bowed and knelt down before him religiously. Just like some of us we do today. Amen. Genauso wie das. We kneel down religiously. Wie er zu dem reichen Jüngling gesagt hat, dass er alles verkaufen soll und ihm nachfolgen soll. The same thing. Und dieser reiche Jüngling hat auch religiös, auf religiöse Weise sich vor ihn gekniet, ihn angebettelt und gefragt, was er tun kann für ihn. Et so wie wir es tun würden. Où l'homme riche s'est mis aux genoux pour demander Dieu ce qu'il peut faire pour Dieu. Praise the Lord. Amen. You know, if anything, if we are having problem with money, the first thing something is going to happen to is the money we use to bless Christ. Wenn wir ein Problem haben mit Geld, ist das erste, wovon wir Geld wegnehmen, ist das Geld, das wir in das Königreich eingeben. Et si, par exemple, il y a un problème avec l'argent, on touche toujours l'argent, mais jamais les autres... We value our house rent more than we valued it. Wir schätzen unsere Miete sogar mehr als das Königreich. On apprécie même notre loyer plus l'action de grâce. Das ist sehr traurig. Et c'est très triste. Amen. Amen. That house rent is more important than our salvation. We can never even admit to it. Miete but it is more. Und diese Miete ist uns your wichtiger. Action is saying it. Diese Miete ist uns wichtiger als unser Geben. Und wir geben das nicht zu, aber unsere Handlungen bezeugen das. Et très souvent nos loyers sont plus importants pour nous que notre salut, plus que l'action de grâce qu'on donne pour Jésus-Christ, même si on ne le dit pas, mais nos actions le montrent. Are you getting it? Mm-hmm. From verse... Where are we going to read? Mark 10. Go there, please. And when, from verse 17. And when he was gone forth into the way, there came one running and nailed... Mark, this verse 17. And nailed to him and asked the good master. Can you see? He nailed down. Er hat sich vor ihm gekniet. Comme Jésus se mettait en chemin, amen. Un homme accouru et s'est jetant à genoux. As if kneeling down is a respect. So as ob hinknien Respekt bedeutet. Comme si se mettre à genoux, c'est de montrer du respect. Amen. Kneeling down. You know when some people just get to church, they just kneel down, start praying. Just look at them. Okay. Praise the Lord. Halleluja. Genauso wie Amen. Ein paar Leute auf religiöse Weise, wenn sie in eine Gemeinde eintreten, sich hinknien und anfangen zu beten. Et comme les gens religieux aussi, quand ils entrent dans une église, ils se mettent toujours à genoux pour montrer qu'ils sont vraiment humbles, mais c'est pas vraiment le geste qui montre que tu es humble. Praise the Lord. Hallelujah. You know, this man came to Jesus kneeling down. Dieser Mann kam zu Jesus und kniete nieder. Cet homme est venu vers Jésus-Christ. Il s'est mis à genoux. As if he was totally ready. So als ob er vollkommen bereit ist. Comme si il était vraiment prêt. Amen. Good master, what shall I do that I may inherit eternal life? You see it. Amen. Let's go and read it. Let it be your homework here. Amen. Das ist eure Hausaufgabe, ist Markus 10, ab 17. Mark 10, Vers 17, in notre devoir. And Jesus said unto him, Why callest thou me good? Merci 18. There is not good but one, that is God. Praise the Lord. Hallelujah. Are you ready to follow me? It's not me plus other things, bless me alone. Bist du bereit, mir zu folgen? Because everything you are going to go. Nicht ich plus andere Dinge, sondern alles ich alleine, denn alles andere wird gehen. Est-ce que tu es prêt à me suivre? Parce que quand tu me suis, toutes les choses vont partir. Jesus wants to take everything away from us, all our money. That's what some of us will be saying. Aber einige von uns denken, Jesus will uns alles wegnehmen, all unser Geld, all unsere Träume, alles will er uns wegnehmen. Et très souvent on dit toujours que Jésus-Christ veut prendre tout de nous, tout notre argent et tout ce que nous sommes en train de posséder. And Jesus said unto him, Why callest thou me good? There is no good but one, that is God. Verse 19. Thou knowest the commandment. Do not commit adultery. Do not steal. Do not kill. Do not bear false witness. Defraud not. Honor your father and your mother. And he answered and said unto him, Master, all this have I observed from my youth. Then Jesus, beholding him, loved him. And said unto him, One thing thou lackest. Go your way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor. And thou shalt have treasure in heaven. And come and take up your cross and follow me. 22. And he was sad at this saying, and went away grieved, for he had great possessions. We are afraid of the... Of situation more than we are afraid of disobeying Christ. Wir haben mehr Angst vor Situation als davor Christus zu missachten. Nous avons peur des situations plus que de désobéir Jésus-Christ. Praise the Lord. Verse 32. 23, I mean. And Jesus looked around about and said unto his disciples, How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God? Praise